Der Meister Eder und der Pumuckl genossen den Urlaub. Sie machten Spaziergänge und fanden immer wieder neue, schöne Plätze mit herrlichen Ausblicken auf die Berge. Und eines Tages entdeckten sie einen kleinen, wunderschönen Waldsee mit einem glasklaren, geheimnisvoll grünen Wasser. Der Pumuckl war ganz weg. Oh, Wasser, so viel Wasser, viel mehr Wasser als in deiner Badewanne, so viel wie 100 und 100 Badewannen, noch mehr Wasser, also fast so viel mehr Wasser wie Meerwasser. Oh. Komm, jetzt übertreib nicht so, das ist ein ganz kleiner See, es gibt viel größere, aber schön ist er. Und so klar ist ja, das Wasser. Ja, weißt du, mir wird ganz klabauterisch zumut. Jawohl, ich spüre, also sozusagen, ich ahne meine Ahnen. Ja, was du nicht sagst, ja. Ja, du hast ja überhaupt keine Ahnung, was für Ahnungen von Ahnen ich habe. Nein, ich muss sofort ein Segelschiff haben und ich muss hinaus aufs hohe Meer. Ja, du, das hohe Meer, das ist ganz schön tief, gell? Wenn es mir da reinfällt, dann ist es aus. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich da hineinfallen will, sondern dass ich darauf mit einem Schiff fahren will. Ja, kannst du mir nicht ein Schiff machen? Ja, du, ich wüsste nicht wie. Ich habe ja schließlich nicht meine Schreinerwerkstatt dabei. Oh, ja, aber ich muss ein Schiff haben. Ich sterbe, wenn ich kein Schiff kriege. Ja. Möchtest du einen gestärbten Pumuckl haben? Nein, wirklich nicht. Ich würde ja auch ganz gern Kahn fahren mit dir, aber da gibt's keinen Kahn. Schade. Ja, das ist nicht nur schade, das ist, ich weiß überhaupt nicht, was das ist, aber vielleicht kannst du ein Schiff kaufen. Hey, Pumuckl, wo sollte ich denn da ein Schiff kaufen? Einem Schiffkaufsgeschäft. Denk doch selber mal nach. Höchstens so ein kleines Spielzeugschiff, in dem du Platz hast, aber du, dann fällst du am Ende ins Wasser. Nein. Ui, mir wird fürchterlich klabauterisch. Mir wird oberklabauterisch. Ich habe nur einen Wunsch auf der Welt. Ein Schiff. Ja, warte mal. Vielleicht haben der Schorsche oder der Wickerl ein kleines Schiff. Ich könnte es ja mal fragen. Ja, frag sie mal. Komm, gehen wir und fragen. Ja. Ich werde Klabautermann, du Kapitän. Fahren mit Schiffchen dann. Wie wird das schön? Schön, Kapitän. Tja, und so ist es gekommen, dass der Meister Eder den Schorsche gefragt hat, ob er nicht ein Schiffchen hätte, das er ihm leihen könnte. Der Schorsche war höchst verwundert, dass ein alter Herr ein Spielzeugschiff haben wollte. Er besaß keines, aber er wusste, dass man sowas im nächstgrößeren Ort kaufen konnte und dass dorthin dreimal am Tag ein Bus fährt. Er sagte das dem Meister Eder, und seine Verwunderung wurde noch größer, als er merkte, dass der Herr Eder durchaus gesonnen war, deswegen mit dem Bus zu fahren. Natürlich erzählt er das prompt seinem Bruder Wickerl. Du, Wickerl? Ja? Der Herr Eder möchte was ausprobieren, hat er gesagt. Was kann ich schon ausprobieren mit einem kleinen Schiffel? Doch bloß, ob es schwimmt. Ja, ich weiß auch nicht, aber ich lass mir es nicht nehmen. Hinter dem Eder, das ist ein Geheimnis. Vielleicht spinnt er bloß ein bisschen. Oder vielleicht spielt er gern. Okay, Wickerl, das glaubst doch selber nicht. So ein großer Mann. Und du meinst, der fährt jetzt in die Stadt, bloß um ein Schifferl zu kaufen? Wirst sehen, das tut er. Also, Schorschi, wenn er das wirklich kauft, dann können wir ihm ja nachspionieren, was er damit tut. Aber diesmal kommen wir ihm dahinter. Die Mutter kann uns verbieten, dass wir in sein Zimmer gehen. Aber dass wir zum See gehen, das kann sie uns nicht verbieten. Jetzt warten wir's erst einmal ab. Vielleicht kauft er gar keins. Doch, der Meister Eder kaufte am nächsten Tag ein Segelschiff im nächstgrößeren Ort, weil der Pumuckl gar so brav und gar so glücklich war. Es war ein sehr schönes Schiff mit einem Segel und sah fabelhaft echt aus. Der Pumuckl war ganz außer Rand und Band, als er es sah. Ui, ui, ui, da kann ich ja sitzen, richtig gemütlich sitzen drin. Und weißt du, wenn der Wind kommt, so ui, ui, dann blähen sich die Segel und ich fahre vor dem Wind. Geschwind. Komm, wir müssen gehen sofort. Ja, das tun wir auch. Aber zuerst muss ich mir noch eine Schnur bei der Bäuerin leihen. Eine Schnur? Ja, damit du mir nicht einfach davon segelst und ich kann dich doch nicht mehr rausholen. Aber kein echtes Schiff hat eine Schnur. Doch, das weißt du bloß nicht. Das weiß ich sehr wohl. Sogar sehr genau weiß ich, dass meine Vorfahren, die Klabauters, sind immer auf Schiffen ohne Schnur gefahren. Ja, aber der Nachfahre, der Pumuckl, der fährt eben mit Schnur. Nein, der fährt... Sei still, da kommt gerade die Bäuerin. Die sucht sicher wieder ihre Buben. Frau Zamberger? Ja? Könnten Sie mir eine Schnur leihen? Eine Schnur? Ja. Na, wie dick soll es denn sein? Ja, ja, nicht so dick. Ein Paketschnur halt. Ja, die haben wir schon. Joshi, Pickel, gebring's doch am Herrn Eder eine Schnur. Ja, nein. Und so kam es, dass der Wickerl, als er die Schnur brachte, das Segelschiff zu Gesicht bekam. Es war dem Meister Eder nicht so ganz recht. Aber verstecken hätte er es ja doch nicht können. Dazu war es ein bisschen zu groß. Ui, jetzt haben Sie ja das Segelboot. Schön ist es. Ja, gell. Und was machen Sie jetzt damit? Lass uns das jetzt schwimmen? Ja, ja, ja. Ui, darf ich mitgehen? Nein, lieber nicht, weißt du, ich muss das erst einmal allein ausprobieren. Aber wenn es Ihnen davon schwimmt, dann könnte ich ihn rausholen. Ich kann gut schwimmen. Nein, nein, drum mache ich ja die Schnur hin, dass es nicht davon schwimmt. Sie lassen es doch im Waldsee schwimmen. Ja, ja, aber bloß wenn niemand zuschaut, weißt du, ich lasse mich ungern auslachen. Leihen Sie es mir auch mal, Herr Eder, dass ich schwimmen lassen kann. Ich meine nicht heute, sondern halt... Wenn Sie es gerade nicht brauchen. Ja, nein, ich glaube, das geht nicht. So, und jetzt gehen wir für die Wickerl. Sehr gut, Herr Eder. Der Wickerl konnte zwar nicht sehen, dass der Pumuckl schon während des ganzen Gesprächs den Meister Eder am Hosenbein gezupft hat, aber dass da irgendetwas Ungewöhnliches im Gang war, da musste er seinem Bruder recht geben. Kaum war der Meister Eder mit seinem Schiff bei der Tür draußen, sauste er zu ihm. Du, Schorschi. Der Eder hat Pfeil gerade das Schiff gekauft und gerade sofort damit an See. Und wie ich ihn gefragt habe, ob ich mit darf, da hat er gesagt, er lass bloß schwimmen, wenn ihm niemand zuschaut. Schorschi, das ist schon komisch, oder? Das sage ich ja schon die ganze Zeit. Und wie ich ihn gefragt habe, ob er mir das Schiff einmal leiht, da hat er ganz komisch geschaut und gesagt, dass das nicht geht. Vielleicht ist in dem Schiff irgendwas versteckt, was er dann unauffällig im See versenkt. Rauschgift oder sowas. Also... Wie ein Verbrecher sieht der Herr Eder auch wieder nicht aus. Verbrecher sehen nie wie Verbrecher aus. Sonst geht man ja alle gleich erwischen. Du, ich glaube, da steckt irgendwas anderes dahinter. Weißt was? Wir schleichen ihm nach. Auf dem Umweg. Da kann er uns nie sehen. Und wenn er doch einfach nichts anderes tut, als halt das Schiff fahren lassen? Na, dann sehen wir halt, wie es fährt. Der Meister Eder und der Pumuckl sind eine Weile vor den Buben am See angekommen. Ihr könnt euch vorstellen, wie aufgeregt der kleine Kobold war, als ihn der Meister Eder in das kleine Schiff und das Schiff vorsichtig ins Wasser setzte. Es schwimmt. Ja, ja. Und es schaukelt. Ja. Blas mal eine Welle, damit es noch mehr schaukelt. Nein, nicht schaukeln, ruhig halten. Nein, nein. Jetzt kommt der Wind ins Segel, schau nur. Es fährt, es ja. fährt. Nimm das kleine Steuer. Ja, ja, so, halt nicht so. Sonst hast du keinen Wind mehr im Segel. So rüber. Ja, ich mach ja so rüber. Ja. Hi, das wird ja ganz schief. Ja, du musst dich immer auf die Seiten vom Schiff setzen, die hinaufgeht. Ja. Ja, so. Ja, das geht ja fundig. Schiff auf hoher See. Pumuckl schreit, Juchi. Bin als Steuermann. Na. Und da ist alles dran. Nicht so zappeln. Da läuft ja das Wasser rein. Das macht nichts. Ich bin schon ganz schön... Na, das! Ja, komm, wir tun das Wasser wieder raus. Nass. Nein, ich will nicht raus. Ich will nass bleiben. Ja, du darfst ja gleich wieder rein. Ich will nicht. Gottes Willen, jetzt wär's mir bald reingefallen. Halt dich am Schiff fest. Ich zieh dich raus. Ja, ich hab dich schon, komm. Wie ist das gegangen? Ja, weil du immer so zappelst. Du musst dich ganz ruhig halten. Das Wasser ist aber kalt. Ja, jetzt muss ich dir erst ein bisschen abtrocknen. Komm her. Ja, aber schön. Ja. Ist das sehr schön. Ja, ja. Ich bin doch schon ein sehr guter Kapitän, nicht ja, wahr? Ja, sehr gut. Aber zuerst musst du wieder trocken werden, sonst kriegst du einen Schnupfen. Weißt du was? Wir machen jetzt einen kleinen Dauerlauf da in den Wald und wieder zurück, dass da warm wird und dann fahren wir wieder Schiff. Magst du? Nein, ich mag gar nicht. Aber wenn du meinst, dann folge ich. Ja, weil du mir ein so schönes Schiff gekauft hast. Ja. Aber wir laufen ganz schnell, ja? Ja, komm jetzt, komm. Ja, ganz schnell. Als die beiden Buben am See ankamen, sahen sie gerade noch den Meister Eder im Dauerlauf im Wald verschwinden. Sie sahen sich erstaunt an. Warum rannte der alte Mann? Und das Schiff ließ er am Ufer liegen. Sie schlichen sich vorsichtig an das Schiff heran. Vielleicht explodiert's gleich. Vielleicht ist er deswegen so kränter, Herr Eder. Schmarrn. Vielleicht holt er bloß was er noch braucht. Schorschi, untersuch mal's doch einmal. Traust du dich das anlangen? Ich nicht. Geh zu, stell dich doch nicht so an. Warum soll ich das nicht anlangen? weil du nicht wissen kannst, was drin ist. Vielleicht Gift. Klang's im Taschentuch an. Was? Ich hab schon. Sei vorsichtig. Ist was drin? Ich seh nix. Dreh's um. Vielleicht hat's einen doppelten Boden. Ah, wo? Da sieht man doch, dass da nichts Doppeltes ist. Lass mich's mal abklopfen. Gib her. Nein, gib her. Nein, lass die Finger davon. Lass aus. Alweil willst du alles machen. Sei still. Mein Schiff! Mein Schiff! Um Gottes Willen! Hast du es gehört? Schmeiß weg, renn zu! Ergeist! Ergeist! Ihr wisst natürlich, woher der Schrei gekommen ist. Vom Pumuckl. Gerade als er mit dem Meister Eder wieder zurück zum See gelaufen ist, hat er sein schönes Schiff in den Händen der Buben gesehen. Das war zu viel für ihn. Und auch für den Meister Eder. Die Sackwurm, die. Ich hab mir schon sowas gedacht, dass die mir nachschleichen. Obwohl ich extra gesagt habe, dass ich das nicht mag. Im Holz ist ein Sprung. Ja. Oh, mein schönes Schiff hat ein Sprung. Oh, ja. Mein schönes Schiff. Es geht jetzt ja, unter und der Pumuckl geht mit unter. Komm, jetzt wein nicht. Das lässt sich ja wieder leimen. Keine zwei Minuten kannst du was liegen lassen. Herrschaftszeit. Kann ich jetzt kein bisschen mehr damit fahren? Nein, da läuft doch Wasser rein. Oh, ich saus auf der Stelle den beiden Buben nach und ich mach ihnen auch was kaputt und ich tue tausend Sachen. Ich weiß doch nicht, was ich tue, aber ich tue fürchterliches. Pumuckl, bleib da. Nein, ich kann nicht da bleiben. Ich muss mich rächen. Rächen! Halt, da bleibst du. Lass mich aus! Lass mich sofort Nein, aus! Ein bisschen bist du nämlich auch schuld. Nein! Hättest nicht so geschrien, dann hätten sie das Schiff nicht vor Schreck fallen lassen. Die sollen jetzt vor lauter Schreck gar nichts mehr wissen. Die sollen überhaupt nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Jawohl! Ich werde zu einem Gespenst. Okay. Zu einem Tag- und Nachtgespenst. Und ich schreie nicht nur. Ich wiehere und piepse und gackere und krächze. Nein, das machen wir nicht. Doch. Aber ein bisschen ein Denkzettel für die Neugier sollen sie schon haben. Um unser Zimmer spionieren sie auch immer rum. Ein bisschen Denkzettel bloß, einen riesen Denkzettel. Pumuckl, jawohl. So laut. Ein riesen Denkzettel. So wie ich die Buben kenne, kehren die nach dem ersten Schreck wieder um. Und wenn sie wiederkommen, dann machen wir denen ein Pfunztheater vor. Ja. Die Obacht, du nimmst das Schnirl von dem Schiff. Du bist ja für die unsichtbar, ne? Ja. Und ziehst am Ufer entlang. Ja. Und ich. Und du gehst denn nicht da her. Na komm, ja, dann mache ich eine ganze Pause. Ja. Du meinst überhaupt keine Sache, weil die überhaupt nicht mit. Der Meister Eder hatte die Buben richtig eingeschätzt. Sie sind in ihrem Schreck ein Stück weit gelaufen, aber dann beim Verschnaufen ist dem Wickerl das mit der Geisterstimme am helllichten Tag doch recht unwahrscheinlich vorgekommen. Und die Neugierde hat wieder Oberhand gekriegt. Er überredete seinen Bruder, wieder umzukehren. Der Pumuckl hat sie auch gleich erspäht. Als sie nah genug waren, begannen der Meister Eder und der Pumuckl ihr Theater. Der Herr Eder stellte sich ans Ufer und hob beschwörend die Hände über das Schiff, das der unsichtbare Pumuckl an der Schnur zog. Geist des Wassers! Ich ruf dich an. Geist des Wassers, höre mich. Da schwimmt mein Schiff des Glücks. Zieh hin das Schiff an deinem Ufer. Ja, so, zieh hin. Zieh es ein bisschen schneller. Ja, ich zieh ja schon. Darf ich kichern oder sowas? Nein, sonst laufen sie ja davon. Geist des Wassers, melde mir die Stelle des Glücks. Ich weiß, du verbirgst am Ufer einen Schatz. Geist, ich beschwöre dich, halt an das Schiff. Willst du jetzt gleich stillstehen, du dummes Schiff? Jetzt. O Geist, ich danke dir. Hier also liegt der Schatz der Weisheit begraben. Ich werde ihn heben. Wenn der Mond am Himmel steht, heute Abend noch, heute Abend im Mondenschein kehre ich wieder. Was soll ich jetzt machen? Nix. Ich stecke jetzt da ein Stecken ins Wasser und dann gehen wir. Ja, aber das Schiff nimmst du mit? Ja, freilich. Komm, Gehen wir. Mensch, Meier, hab ich's doch gewusst. Er hat den Stecken ins Wasser gesteckt, da wo das Schiff plötzlich stehen geblieben ist. Wie wenn es jemand festgehalten hätte. Was ist denn ein Schatz der Weisheit? Weiß ich auch nicht. Aber gehen wir doch mal hin. Der ist ja weg. Nein, ich trau mich nicht. Geh zu. Nein. Komm schon, Schie. Nein. Jetzt komm schon. Na, wenn's sein muss. Du Langweiler. Ui. Siehst du was? Nein. Bloß den Stecken, sonst nix. Soll ich ihn rausziehen? Nein, nicht. Die Stelle braucht er doch, wenn der Mond scheint. Du, vielleicht spinnt der Eder bloß. Ich glaub nicht, oder? Ich weiß nicht. Aber ich sag dir, der Sach kommt dir auf die Spur. Wie ein Zeiger bin ich heute Nacht da und schau, ob der Eder bloß spinnt oder ob er wirklich einen Schatz rausholt. Wegal, sagen wir es der Mutter? Schmarrn, die lasst uns doch nicht weg. Wir tun so, als ob wir ins Bett gingen. Und dann steigen wir zum Fenster raus. Das war genau, was der Meister Eder und der Pumuckl wollten. Abends beim Mondschein die beiden Neugierigen an den See locken. Der Pumuckl, der das Gespräch der Kinder natürlich belauscht hatte, war so vergnügt, dass er sein kaputtes Schiff darüber ganz vergaß. Das wird ein Pumuckl-Spaß. Das wird ein Pumuckl-Eder-Spaß. Ein nasser Spaß nach Maß wird das. Und das Wasser ist sehr kalt, sag ich dir. Beim Mondschein ist es noch kälter. Ja. Aber was wir jetzt brauchen, das wäre eine Blechschachtel, die silbern aus dem Wasser rausglitzert. Gut, dass das so ein klares Bergquellwasser ist. Ja, ist aber auch richtiger Mond heute. Freilich, freilich. Und weit rein schmeißen wir ja die Schachtel nicht. Gerade so, dass sie ins kalte Wasser reinsteigen müssen. Und dann heben sie den Schatz des Geistes. Nein, den Schatz der Weisheit, das habe ich extra so gesagt. Ja, warum Weisheit? Sollen sie weiß vor Schreck werden? Geht zu, Pumuckl. Weisheit, das kommt von Weise. Ja, zwei klug. Weise, noch viel. Klug. Nein, klug. Gescheit. Und zwar sollen die zwei gescheit werden, verstehst? Wir legen nämlich nicht nur Steine in die Blechschachtel, sondern auch noch einen Zettel. Und auf den Zettel, da schreiben wir ganz dick mit Bleistift, dass sie es auch im Mondschein lesen können. Was schreiben wir da hin? Vielleicht ein Gedicht. Und das machst du. Ja, also wie so, der Schorschi und der Wickel, das sind zwei freche Stricker. Na. Irgendwas, das kaltes Wasser sehr gesund ist gegen Neugierde. Kaltes Wasser aus dem See ist gesund für Neugierde. Ja, Neugierde. Das geht nicht. Da muss da schon was Besseres einfallen. Weißt du, ich dichte und du gehst jetzt schnell die silbrige Schachtel und Steine holen, ja? Ja, gut. Und daheim, da treffen wir uns wieder, gell? Ja. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine seltsam aufgeregte Stimmung an diesem Nachmittag im Bauernhaus war? Die beiden Buben waren aufgeregt, weil sie abends heimlich an den Waldsee wollten. Und der Meister Eder und der Pumuckl waren aufgeregt, weil sie eine Blechschachtel unauffällig mit Steinen füllen mussten und dann so in den See neben den Stecken legen, dass sie auch richtig auffiel, wenn man nach dem Stecken schaute. Und alle vier konnten es kaum mehr erwarten, bis der Mond am Himmel erschien. Endlich war es soweit. Der Meister Eder und der Pumuckl lauerten am Fenster, wann die beiden Buben davonschleichen würden. Hoffentlich sind sie nicht ins Bett gegangen und einfach eingeschlafen. Und wir warten und warten. Dann weck ich die hier aber. Da kennst du die Buben aber schlecht. Die sind mindestens so aufgeregt wie du. Ja, oder vielleicht haben sie doch zu viel Angst und gehen deswegen nicht. Weißt du, wenn man Angst hat, dann kann man ja überhaupt nicht gehen. Ja, die Neugierde, die vertreibt sogar die größte Angst. Glaub mir das. Ja, aber der Mond ist doch schon da und... Da laufen sie! Wieder schauen, ich muss auch sausen. Ich muss das sehen. Du bist mir viel zu langsam. Ja. Ich laufe! Ja, ich komm schon noch. Das ist wieder mal genau das Richtige für'n Pumuckl. Es war eine wunderschöne, laue Nacht. Und der See glitzerte so geheimnisvoll im Mondlicht, als wüsste er um den Schabernack und wollte mitspielen. Einigermaßen atemlos kamen die Buben und der Pumuckl am See an. Vorsichtig schlichen sich der Schorsche und der Wickerl dorthin, wo der Meister Eder den Stecken als Markierung in seichte Wasser gesteckt hatte. Schorschi, der Eder ist noch gar nicht da. Der Stecker steckt noch drin. Da müsste der Schatz der Weisheit auch da sein. Glaubst du das? Ich kann mir es eigentlich gar nicht vorstellen. Vielleicht ist der Schatz der Weisheit gar kein richtiger Schatz. Da glitzert ja was. Wo? Da im Wasser, hinterm Stecken. Mensch, Schorschi, Pfeilgrad. Mensch. Was war jetzt das? Ich weiß nicht. Gehen wir lieber. Geh, Schorschi, sei kein Feigling. Es kann uns doch niemand was tun. Doch, ein Gespenst oder der Geist des Wassers. Du, das Silberne sieht aus wie eine Blechschachtel. Es kann aber auch ein Silberbarren sein. Meinst du? Ja. Vielleicht ist es aber auch bloß was, was einer reingeschmissen hat. Und was schon lange da liegt. Ach geh, dann hätten wir es doch schon früher gesehen. Das ist schon von dem Geist. Soll ich ins Wasser reinsteigen und schauen? Ich muss ja gar nicht weit hineinsteigen. Na, ich weiß nicht. Da kann ich noch gut stehen. Du kannst mich festhalten, Schorschi. Und wenn der Geist kommt? Der soll ruhig kommen. Da bin ich doch gleich wieder heraußen. Ich steig rein, hol das Silberne, schau's bloß an und leg's wieder hinein. Das geht ganz schnell. Los, halt mich. Vorsicht. Hast du es, Wigall? Ja, ich zieh's mit dem Fuß her. Herrschaft, zeig mir, ist das Wasser kalt. Ich hab's. Eine Schachtel ist. Ich schmeiß das zu. Hab's schon. Ist das Wasser kalt. Ist das kalt. Du, die hat einen Deckel. Den braucht man bloß aufmachen. Mach auf. Muss mal sehen, was drin ist. Schnell. Mich friert's nicht wenig. Steine. Steine sind drin. Edelsteine vielleicht. Und ein Zettel. Da steht was drauf. Gegen Neugier ist gesund, kaltes Wasser, Mondschein und kalter Leim, auf den ein jeder geht mit einem Gruß vom Eder. Mensch, das ist ja gemein. Der hat uns bloß kratzt. Und wir sind ihm auf den Leim gegangen. Schmeiß wieder rein. Wir tun so, als wären wir gar nicht da gewesen. Jawohl. Und jetzt rennen wir. Mich friert's. So eine Gemeinheit. Wie begossene Pudel sind die zwei heimgelaufen. Jeder hat sich ein wenig vor dem anderen geniert. Und gekocht haben sie vor Zorn. Wenn sie den Meister Eder wieder treffen, dann wollten sie aber. Da stand der Meister Eder plötzlich vor ihnen. No, nicht erschrecken. Ich bin's bloß. Seid ihr denn jetzt noch auf? Ja. Wo kommt ihr denn her? Mir, mein... Du bist ja ganz nass, Wickerl. Ja. Mei, Wickerl, du zitterst ja. Geh schnell ins Bett. Na, ich friere gar nicht. So, na dann ist's ja gut. Von mir aus könnt ihr treiben, was ihr wollt. Das geht mich nichts an. Ich bin nämlich nicht neugierig, wisst's? Gute Nacht, beinahe. Gute Nacht, Herr Eder. Der Geist des Wassers lebe hoch, heute und morgen und immer noch. Ja, das denke ich mir, dass das was für dich war. Oh, ja. Aber vielleicht merkst du dir die Geschichte auch einmal für den Fall, dass du selber neugierig bist. Nein, für den Fall merke ich mir es nicht. Echt? Aber für den Fall, dass du sagst, ich bin ein Kobold, da muss ich sagen, du bist fast auch einer. Ich? Ja, du. Du hast eine Menge vom Pumuckl gelernt. Also, ich bin ganz schön stolz auf dich. Diese Geschichte war für den Pumuckl das allerschönste Ferienerlebnis. Ich glaube, sie hat viel zu seiner Erholung beigetragen. Auch zur Erholung von Meister Eder. Denn von dem Tag an waren die beiden völlig unbelästigt von der Neugier der Buben. Nach 14 Tagen sind sie wieder heimgefahren, gesund und munter und braun gebrannt. Jawohl, auch der Pumuckl. Wenn der kleine Kobold gerade sichtbar ist, dann kann man es ganz deutlich sehen. Die braune Gesichtsfarbe und 5 und 13 kleine Sommersprossen.